Meister mit seinem Widerstand. Waren der Lüge weit voraus. Wir vertrauten unser Stärken, glaubten nicht dem fremden Wort, bestimmten unser Schicksal selbst. Wir waren Länder mit dieser Welt. Ich halte die Welt an und ich weiß, es war eine ach so schöne Zeit. Sie wird nie vergehen. Ich halte die Welt an und ich weiß, es war eine wunderbare Zeit. Sie wird fortbestehen. Schlugen unsere Herzen, worin das Erbe alter Zeit, entgegen jedwedem Not. Wo wir waren, sind wir unvergessen, die Besten der Besten. Wir standen treu zu unserem Wort. Unser Leib war Sieg oder Tod. Ich halte die Welt an und ich weiß, es war eine ach so schöne Zeit. Sie wird nie vergehen. Ich halte die Welt an und ich weiß, es war eine wunderbare Zeit. Sie wird fortbestehen. Uns kennengelernt zu haben, vom Feind umher.